Oh Gott, du Lieber, schenktest uns erst Franz Joff Strauß und voller Gnade, dann auch noch Markus, den Gotterlöser Söder in voller Güte. Der wie sein Vater, Franz Joff Strauß, der Gottesmutter Ähnlichkeiten hat. Wütender Einschub, es scheint, als ob er mit allem in seinem Darm Ähnlichkeiten hat. Infantiles Getue. Und es muss sich Gott für jeden Nachtisch feiern, den Markus kredenzt. Wohlbehütete Mundschutzfarmen liegen ihm, wie wir zu Füßen. Was ein Mann, was ein Kadonkadonk-Booty-Mann so Tolles so kann. Weil mir sonst wirklich kein Grund dafür einfiele, weswegen Antlitz und Liebe auf den Großgotterlöser Söder ruhmig fallen soll.